wäre doch das Einfachste. Bedauere, Sir, wir tragen die Verantwortung, bis der Inspektor kommt. Ich hoffe nur, er gibt uns ein anständiges Begräbnis. Was wollen denn die Leute alle? Verriegle die Tür, Robertson, los! Könnte mir vielleicht jemand erklären? Die Leute kommen zu Ihnen, Mr. Morgan. Gleich wird ein Polizeiwagen mit Verstärkung eintreffen, Sir. Das ist ja unglaublich. Was haben wir denn getan? Die Leute haben es sich in den Kopf gesetzt, dass Jimmy der nette Mann ist. Jimmy? Aber das ist doch absurd. Ah, Delia. Ja, natürlich. Ihr haben wir das zu verdanken. Das hätte ich ja wissen können, dass sie sich rächen würde. Na, sie soll was erleben. Ich zeige sie an. Ich gehe zur Polizei. Da ist sie bereits. In der Leichenkammer. Was? Delia ist tot? Heute Nacht, Sir. Ah ja, natürlich. Sie musste wohl sterben. Unternehmen Sie doch etwas. Reden Sie mit den Leuten, Sarge. Nein, das ist sinnlos im Augenblick. Die machen auch vor einem Polizisten nicht halt. Sie rammen die Tür ein. Wir müssen hinauf. Oben können wir uns leichter verteidigen. Die Treppe ist schmal. Ich rede mit Ihnen. Sei nicht verrückt, Jimmy. Sie reißen dich in Stücke. Die Chance besteht, ja. Wenn du nicht vernünftig bist, dann schlage ich dich eigenhändig nieder und schlepp dich nach oben. Das möchte ich dir nicht raten, Steve. Lindy, wo haben Sie die Pistole her? Die habe ich beim Aufräumen gefunden. Geben Sie sie sofort her, Miss. Nein, das tue ich nicht. Die kriegt niemand. Und Vorsicht, ich weiß, wie man damit umgeht. Jimmy hat recht, man muss sich ihnen stellen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Bravo, Lindy. Aber Inspektor Gordon hat gesagt... Ach, zur Hölle mit Inspektor Gordon. Tür auf jetzt. Zurück nach! Zurück nach! Weg hier! Zurück!